Dialog 2. Entschuldigen Sie, darf ich Ihnen einen Platz anweisen? Wie bitte? Warum kann ich nicht hier am Fenster sitzen? Der Tisch ist reserviert. Ach so. Ist dort vor dem Kamin nicht frei? Die Gäste haben noch nicht gezahlt. Ich möchte aber nicht neben der Küche sitzen. Dann lieber an der Tür. Da ist es gemütlicher.